Immerhin sollten die Arbeiter der Stoßtrupp im Kampf für die Judenziele bleiben. Und so sprachen denn die Arbeiter internationalen auf Weisung der Brüder Freimaurer und Juden im gleichen Jahre 1906 schon eine recht deutliche und für den deutschen Michel berechnete und gegen ihn gerichtete Sprache. Auf dem Kongress der Arbeiterinternationale in Stuttgart wurde denn in einer 14 Punkte umfassenden Entschließung erklärt, dass beim drohenden Ausbruch eines Krieges die arbeitenden Klassen und deren parlamentarischen Vertreter verpflichtet seien, den Krieg zu verhindern, wenigstens für eine rasche Beendigung des Krieges zu sorgen und mit allen Kräften dahin zu streben, den Krieg zur Aufrüttelung des Volkes auszunützen. Die 14 Punkte sind den verblödeten Kamalisten heiligbringend, als die 8 Eckpunkte des heiligen Kubus und 6 Mittelpunkte der 6 Kubusflächen. 8 plus 6 gleich 14. Das Jahr 1906 brachte noch nicht die kriegerische Entscheidung. Frankreich hielt seine Rüstung für vernachlässigt. Russland war durch den Krieg mit Japan und durch die Revolution geschwächt. Deutschland aber ließ sich demütigen. Das Jahr 1906 indes hatte den unsichtbaren Vätern klar gezeigt, welche militärischen Goyim-Mächte sie gegen Deutschland und Österreich-Ungarn aufgehetzt hatten und wie stark sie selbst mit ihren eigenen Hilfstruppen in den Völkern dieser beiden Staaten standen und dass sie tatsächlich in der Lage waren, die öffentliche Meinung der ganzen Welt selbst in den Völkern Deutschlands und Österreichs durch Lügen zu formen und Deutschland zu zersetzen. Die Mobilmachungsarbeiten zur Vernichtung Deutschlands und Österreich-Ungarns waren im Wesentlichen vollendet. Sie hatten eine Vervollständigung kaum mehr nötig. Unter allen Völkern der Erde setzten die unsichtbaren Väter ihre Machterweiterung im Anschluss an die Ereignisse des Jahres 1906 fort und drangen auf allen Gebieten immer tiefer in das Leben der Völker ein. Sie schürten jenseits der Grenzen der beiden Mittelmächte immer heftiger gegen Deutschland und auch gegen Österreich-Ungarn und stellten dabei Deutschland als den Störenfried hin, der andere Völker bedränge und vergewaltige und daher den Weltfrieden gefährde. Das Deutschland, das seit dem Kriege 1870-71 friedlich seinen Weg gegangen war und Österreich-Ungarn als den Staat, der seine Nationalitäten den Atem nähme. Ebenso aber schürten sie innerhalb der Grenzen Deutschlands und Österreich-Ungarns und wandten sich dabei gegen alles, was den Deutschen Kraft gewährte und gewannen in allen Zweigen des öffentlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens immer mehr Mitarbeiter im deutschen Volk, die sich immer planmäßiger in engster Verbindung mit den gegen Deutschland und Österreich-Ungarn gehetzten Goyim-Staaten gegen die deutschen Volksteile wandten, die einen freien, unabhängigen, machtvollen deutschen Staat haben und die Deutschen in ihrem Bewusstsein und in ihrer Eigenart stärken wollten. Insbesondere kam es den unsichtbaren Vätern darauf an, hierzu auch die öffentlich wiederhergestellten Beziehungen zwischen Großlogen in Deutschland und in Frankreich zu verwerten. Schon 1907 tauschte in Brüssel auf einer freimaurerischen Tagung, an der auch französische und deutsche Brüder teilnahmen, der Großwürdenträger im Großorient in Frankreich und Atheist, Bruder Bolay, er gilt als recht dunkler Ehrenmann, der später trotz des starken Schutzes dank seiner hohen freimaurerischen Würden mit Gefängnis wegen Betruges bestraft wurde, und Bruder Garz, Großmeister der christlichen und treu vaterländischen altpreußischen Loge, unter dem Jubel aller Anwesenden den Bruderkuss. Er fand in den deutschen Logen freudigsten Widerhall. Gleich darauf war Bruder und Atheist Bolay Gast in der Tochterloge dieser christlichen altpreußischen Loge in Köln, der Loge Freimut und Wahrheit. Logenmeister dieser Loge war Hauptmann und Jude Joachim, der sehr bequem für die Verbindung nach Belgien und Frankreich zufällig in einem Aachener Regiment stand und gewiss ebenso zufällig nicht allzu lange darauf in die von mir geleitete Aufmarschabteilung des großen Generalstabes kam. Dann nahm er nach hinreichend langer Zugehörigkeit zu dieser Abteilung seinen Abschied und zog nach Paris, von wo er nach Kriegsbeginn als Abteilungschef in den stellvertretenden Generalstab zurückkehrte und wieder zufällig eine Abteilung erhielt, die einen besonders guten Einblick in die Verteilung der deutschen Streitkräfte gewährt hat. Nebenbei arbeitete im gleichen stellvertretenden großen Generalstab auch sein sattsam bekannter Vorgesetzter, der Landesgroßmeister der Freimaurer von Deutschland, Hauptmann Graf zu Donasch-Lodien und andere Würdenträger des Aronschurzes. In der erleuchteten Versammlung zu Köln 1907 führte Bruder Boley aus, dass auch die Zeit kommen würde, in der die Beziehung zum Großorient in Frankreich wieder angeknüpft wurden. Zitat: Mit dieser historischen Macht, die seit beinahe zwei Jahrhunderten ihren Einfluss über die ganze Welt ausgeübt hat, deren Rolle und Tätigkeit zwar verschiedentlich beurteilt und erwogen werden, keinem aber gleichgültig sein kann. Zitat Ende.